Philipp, möchtest du einführende Worte sprechen? Gern. Kann ich noch schnell meine Cola-Flaschen schön löschen? Nein. Es gibt mal wieder mindestens 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Mitraten, wie immer an den technischen Endgeräten erwünscht. Ich möchte das mit den mindestens 10 Hinweisen jetzt mal hier anfechten. Das war so nicht abgesprochen. Vor allen Dingen an der Stelle muss ich ihm auch sowas von in den Rücken fallen und mich als strebsamer Musterling hinstellen, weil schaut euch das an, ich hatte noch nie so wenig auf einer Seite stehen und habe tatsächlich nur 10. Warum ist das Schiff Größe 2? Ja, genau. Und warum steht oben der Name drüber? Das ist nicht wahr. Erstens, ich wurde 1901 geboren. Als starker Raucher starb ich bereits 1966 an Lungenkrebs. Also der erste Marlboro Cowboy. Nein. Herr Remzma. Nein. Okay, es war nicht Jobi Hester, so viel ist klar. Und vielleicht war es Kurt Cobain. Angespornt durch den Dienst meines Bruders bei der US-Armee im Ersten Weltkrieg, wollte auch ich beim Militär dienen, wurde allerdings als zu jung abgewiesen. Ein Jahr später meldete ich mich freiwillig als Fahrer für das Rote Kreuz in Frankreich, wo ich über den Winter 1918-1919 als Ambulanzfahrer eingesetzt wurde. Das später war ziemlich fränkisch, ich möchte mich offiziell entschuldigen. Winston Churchill. Nein. Ambulanzfahrer. Albert Schweitzer. Das, Sie merken, ich rate sinnlos. Plus eins für Albert Schweitzer. US-Armee. Ja, Albert Schweitzer war, glaube ich, nicht bei der US-Armee. Und wo hat er eben fürs Rote Kreuz gefahren? Frankreich. Also der kam dann auch da schon rum? Oder hat er sich irgendwie... Nee, ich verstehe es nicht. Nee, Dr. Hope. Nee, halt hier Erster Weltkrieg und so. Rotes Kreuz. Bob Marley. In Frankreich. Nein. James Earl Jones. Also mein Punkt 3 wird euch amüsieren. Ich möchte mich an dem zweiten fast nicht so lange aufhalten, weil der 3 ist mich ein Knaller. Also dann schieß los. Drittens, 1962 erhielt ich das große Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich. Dominik hat nicht die geringste Ahnung, warum. Was? Ich keine Ahnung, warum. Es konnte ich nicht herausfinden. Ja, aber Rotes Kreuz und Österreich und irgendwas. Der Kaiser Robert Heinrich? Irgendwas klingelt da bei mir, aber das war Robert doch schon. Robert Heinrich? Ja. Habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehört. Guck mal auf YouTube, es gibt eine Serie, die heißt, ich weiß den Namen gerade nicht, aber die geht davon aus, dass Österreich wieder einen Kaiser hat und ist so ein bisschen so ein, ich sag mal, leicht lüsterner Typ. Und das ist wie so eine Art Talkshow. Der hat auch so einen Hofstaat und alle nehmen das ernst. Und da kommen auch einfach Prominente und sprechen vor ihm vor. Und der sitzt dann halt so da, wo dann so eine Schauspielerin vortritt und sagt ja, Eure Majestät, gefalle ich euch? Und dann sitzt er ein bisschen so lastiv auf so einem Thron und kommentiert das Ganze so mit so ein bisschen so, ja, sie gefällt uns sehr, drehen Sie sich doch einmal zur Seite. Auch er von sich selber in der dritten Person? Ja. Immer ja. Ein gutes Zeichen. Ja. Und ich möchte mich hiermit für die schlechte Imitation entschuldigen. Aber sehr sehenswert, sehr lustig. Zumindest die ersten Staffeln. Soll schlechter geworden sein im Laufe der Zeit. Kann man sich kaum vorstellen. Fünftens, nach meinem Tod, kam das Gerücht auf, ich habe mich kryonisch einfrieren lassen. Dass ich das Gerücht überhaupt verbreiten konnte, wurde zum einen dem Mangel an Informationen über meine Beisetzung und zum anderen meinem Ruf als technischer Innovator zugeschrieben. Walt Disney. Ja. Tja, dann ist nichts mehr hinzuzufügen. Verdammt! Das kotzt mich jetzt an, dass du das da erraten hast. Woher kam's? Kryonisch einfrieren. Ah, verdammt. Ja. Aber da gab's doch sicherlich auch noch dann Hinweise, wo ich auch drauf gekommen wäre. Das habe ich noch nie gehört, nämlich. Ja. Aber das hast du einfach schon gelesen. Das wusstest du? Ja. Ah, verdammt. Mist. Tut mir leid. Sechstens, ich ziehe es vor, Leute mit Spaß zu unterhalten, in der Hoffnung, ich habe Punkt 4 vergessen. Mit dem deutschen Physiker und Populärwissenschaftler Heinz Haber schuf ich das Fernsehspezial Unser Freund das Atom, mit dem das Image der Kernenergie verbessert werden sollte. Ach, wie geil. Da wärt ihr auch noch nicht drauf gekommen, nee. Hoffentlich. Ja, da hätten wir einen Punkt schon mal weiter. Aber das wäre schon zumindest in die, hätte uns das die Richtung gelotst. Das wäre die 4 gewesen, also er hat auch viele Dokumentationen gemacht in seinem Leben, so hier die Wüste lebt und sowas. Ja, das war ja auch schon so gezeichnet, oder? Das war doch auch irgendwie... Das Unser Freund das Atom, ja, also weiß nicht, ich nicht. Da also gab es zumindest, habe ich jetzt da was vor Augen, wo zumindest so zwischen Tafeln waren irgendwie so in seinem Stil gezeichnet. Keine Ahnung. Sechstens, ich ziehe es vor, Leute mit Spaß zu unterhalten in der Hoffnung, dass sie lernen, statt ihnen etwas beibringen zu wollen, in der Hoffnung, dass es ihnen Spaß macht. Ah. Also auch dieser erzieherische Gedanke, den er hat. Siebtens, und da habe ich mich mega clever gefühlt, Tiere spielten in meinem Leben eine große Rolle. Ja. Achtens, und da hätte ich gedacht, dass ihr dann drauf kommt. Also siebtens hätte mir schon einen Hinweis gegeben, glaube ich, jetzt ehrlich mal. Okay, gut. Aber achtens, und das finde ich ziemlich episch, meine Unterschrift ist vielleicht die bekannteste in der Menschheitsgeschichte. Wow, tatsächlich, der stimmt. Disney-Claim ist eine echte Unterschrift. Ja. Was ich mega hart finde, weil die ist ja total geil. Also die Disney, der Disney-Slogan, also wie heißt das Logo? Das Disney-Logo ist quasi extrem nah an seiner echten Unterschrift. Auch schön. Ich dachte früher immer, das heißt Disnap, weil das letzte Y so geschwungen ist und so ein bisschen so ein Kringel hat, dass ich immer erst gedacht habe, hä, ist das ein P? Ja. So komisch, heißt doch Disney. Ja, ne? Neuntens, als ich nach Kalifornien zog, um meinen Traum zu verwirklichen, hatte ich $40 in der Tasche. Das Unternehmen, das meinen Namen trägt, erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von $55 Milliarden. Hätte auch einen guten Hinweis gegeben, ja. Und zehntens, ich wurde mit der absoluten Rekordanzahl von 26 Oscars ausgezeichnet. Wow. Was natürlich auch krass ist. Und ich meine, technischer Innovator, das war mir tatsächlich auch nicht bewusst. Ja, doch. Er hat ganz, ganz viele Firsts gehabt quasi. So der erste abendfüllende Zeichentrickfilm, das ist noch harmlos im Vergleich. Der erste Film in Stereo zum Beispiel war Fantasia. Da gab es ja richtig neue Ausstattung für Kinos, die gewisse Standards erfüllen mussten, um den Film zeigen zu dürfen. Ja, also das ist auch was, weil ich natürlich viele dieser absoluten Klassiker halt einfach veraltet wirken, aber damals halt einfach wegweisend waren in vieler Hinsicht. Und sein letzter Film tatsächlich, den er aber die Vollendung nicht mehr miterlebt hat, wisst ihr was? Nein. Warte mal, wann? 66? Ja. Was könnten da... Probier's mal. Dschungelbuch wäre jetzt auch mein... Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Okay. War das 66? Ja. Das habe ich im Kino gesehen. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir jetzt singend rausgehen. Den habe ich auch im Kino gesehen. Ja. Ich glaube, da gab es einfach, die wurden neu aufgelegt. Weil mehrfach. Die funktionieren ja auch. Ja, die kannst du heute noch mit Kids gucken. Ja, klar. Also, dass es nicht der war, das ist mir schon klar. Ja. Ja, aber dass doch, der schon, das war dass, der. Der kam mehrfach wieder im Kino. Ja, dass der neu aufgelegt ins Kino kam. Dass das nicht das Original doch, war. Doch, das Original kam mehrfach wieder. Doch, ich war 100% auch im Dschungelbuch im Kino. Echt? Ja. Kam immer mal wieder ins Kino. Wir waren alle als Stöpsel im Kino im Dschungelbuch. Ja. Das finde ich jetzt aber cool. Das war einer meiner ersten Kinofilme. Vielleicht haben wir uns da zum ersten Mal kennengelernt. Ja. Nicht bei Radio Nukular, sondern im Dschungelbuch im Kino. Was für ein schöner Gedanke. Dann fassen wir uns mal wieder an den Händen und winken leise zum Abschied. Nee, es geht ja gar nicht, wenn man sich an den Händen fasst. Sorry. Akustisch schon. Was war das? Das klang nach Kurzatmigkeit. Können wir das bitte beenden? Tschüss!